Byte FM. Es ist 17 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Thomas Brockt. In der Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen gibt es Forderungen aus Wirtschaft und Politik, die Arbeitsaufnahme zu beschleunigen. So spricht sich etwa Handwerkspräsident Dittrich für eine unbürokratische Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt aus. Ein Unternehmer sollte selbst entscheiden, wen er in seinem Betrieb beschäftigen kann, sagte Dittrich der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wenn jemand arbeitet, lernt er die Sprache möglicherweise schneller und integriert sich leichter, so das Argument von Handwerkspräsident Dittrich. Geflüchtete können in Deutschland prinzipiell nach 3 Monaten eine Beschäftigung aufnehmen. Das sei aber mit zu vielen Ausnahmen verbunden, so Dittrich. Zuletzt hatte sich der Städte- und Gemeindebund dafür ausgesprochen, Flüchtlingen mit Bleibeperspektive von Anfang an die Arbeitsaufnahme zu gestatten. Nun nimmt die Debatte in der Politik weiter an Fahrt auf. Verschiedene Politiker aus der Ampelregierung sprechen sich ebenfalls dafür aus. Tine Klimach, Redaktion. Rund eine Woche vor der hessischen Landtagswahl sorgt ein Video der hessischen SPD über die CDU und deren Spitzenkandidaten Boris Rhein für Aufregung. Die hessische SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser ließ das Video nun löschen, wie sie am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Frankfurt am Main sagte. Das sei nicht ihr Stil, sagte Faeser. Das Video hatte eine Zusammenarbeit von CDU und AfD als möglich dargestellt und empörte Reaktionen hervorgerufen. Mehr als 2 Monate hatten Dutzende Lkw-Fahrer an der A5-Raststätte Gräfenhausen bei Darmstadt für die Auszahlung ausstehender Löhne gestreikt. Zeitweise waren einige von ihnen sogar im Hungerstreik. Jetzt gibt es eine Einigung mit dem Speditionsunternehmen. Großer Jubel bei den verbliebenen 80 Fahrern. Für sie geht damit ein langer, verzweifelter und mutiger Kampf zu Ende. Die Männer stammen vor allem aus Usbekistan und Georgien. Mitte Juli waren sie auf dem Rastplatz an der A5 in den Streik getreten, weil ihr Auftraggeber, eine polnische Spedition, sie über Monate nicht bezahlt hatte. Auf rund 500.000 Euro hatten sich die ausstehenden Löhne summiert. Diana Kramer, Redaktion. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 die Erfolgsserie fortgesetzt und ist zumindest vorübergehend Tabellenzweiter. Die Niedersachsen gewannen mit 2:0 gegen Wien Wiesbaden. Der Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig setzten dagegen ihren Abwärtstrend fort. Der KSC verlor 0:2 gegen Holstein Kiel. Braunschweig unterlag 0:1 bei Hansa Rostock. Zum Wetter die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Heute gibt es fast überall freundliches und trockenes Spätsommerwetter, nur ganz selten kurze Schauer. Oft ist es sonnig mit 17 bis 23 Grad, aber etwas kühler als in den letzten Tagen. Die weiteren Aussichten morgen von der Nordsee bis zur Oder regnerisch, sonst meist heiter bis sonnig bei 16 bis 21 Grad im Norden und Osten, sonst 20 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten. Ihr hört Tracks des Tages auf Byte FM. Mein Name ist Henning Theodor Kasperum. Hallo. Wake up. Ghost Ride heißt dieser Song von der US-amerikanischen Psych-Pop-Band Crumb. Und diese Gruppe sagte mal, dass als sie sich so um 2016 rum gründete, dass die Musik in dieser sensiblen Phase, dass da ganz wichtig war, der Sound von Melody's Echo Chamber, eine französische Psych-Künstlerin. Die haben jetzt eine Single zusammen gemacht, aber bevor wir die hören, nochmal, damit ihr euch vielleicht selber ausmalen könnt, wie eine Kollaboration klingt. Melody's Echo Chamber, Looking Backward. Melody's Echo Chamber betritt die psychedelische Zone eher durch so ein Pop-Portal, das in den späten 60ern mal aufgestoßen worden ist. Und Crumb, mit denen sie zusammengearbeitet hat kürzlich, die klingen eher so ein bisschen nach ausgeleierten VHS-Tapes, aber sie ergänzen sich hier sehr, sehr gut, auch wenn das nach sehr verschiedenen Ansätzen klingt. Hören wir doch mal hier in Tracks des Tages auf BytefM. Diese neue gemeinsame Single. Der fliegende Tempel, Le Temple Volant. Le Temple Volant, eine kooperative Single von Crumb und der Melodies Echo Chamber. Kürzlich unser Track des Tages auf Byte FM. Und Hintergründen zu den Tracks des Tages der letzten Woche gibt es immer in dieser Sendung. Frisch immer jeden Samstag. I love the way you walk. I love the way you talk. The way you pop. The way you are. I make you love the way I behave. On my bad days. Show you the trigger to my bitch. To my bitch switch. And how to play with my wish. Wish stick. Oh, kiss my dirty feet. I'll take you out for dinner. Cherry Cover von Jamila Woods, die bald ein neues Album rausbringt. Good News heißt es, erscheint am 13. Oktober. Und eines Vorab-Single daraus war kürzlich unser Track des Tages hier auf Byte FM. Das neue Album hat keinen großen kulturtheoretischen Überbau wie etwa ihr letztes Album Legacy. Legacy ist aus einer Vielschreiberei während der Covid Isolation entstanden und es, ja, es haben sich eher so persönliche Themen rauskristallisiert als roter Faden. Good News! Every burden. The good news is we were happy. FM. So klang Sea Blight aus Kalifornien 2017 auf ihrer ersten EP, und an der Formel hat sich nicht viel getan, ist immer noch sehr viel, sehr starker Einfluss vom Flying Nun Label aus Neuseeland in den frühen 80ern, aber auch ein bisschen Shoegaze auf einer neuen Single vom neuen Album, das gerade rausgekommen ist, Hit the Wall. Da verbuddeln sie die Melodien noch mehr als vorher unter krachigen, aber halt nicht so richtig bullig fetten Gitarrenwänden. Hit the Wall. FM. An manchen Tagen will ich sterben, von den anderen lieber nicht. Und meistens hab ich immer irgendwie eine Hand im Gesicht. Und deshalb rauche ich auch gern schick, auch wenn ich echt nicht so gern rauch. Als wir gespielt haben, was für ein Gemüse wir sind, war ich der Lauch und in der Psychologie heute haben's erzählt, dass den hochsensiblen Leuten Schutzpanzer fehlt. Und ohne dich bin ich echt nicht so gern nackig. Ohne dich bin ich echt nicht so gern nackig. Und meine Mama hat gesagt, wenn ich nackig durchs Haus gelaufen bin, da kommt ein Wiesel und frisst ein Spazi. Und seitdem bin ich echt nicht so gern ein Nackerbazi. An manchen Tagen will ich leben, von an anderen lieber nicht. Dann könnte ich sofort schreiben, wenn schon wieder wer vom Theater spricht. Vielleicht werde ich Langstreckensteward und ich steig nie aus dem Flugzeug aus. Stellt sich vielleicht auch nicht die Frage nach zu Hause. Und in der Psychologie heute haben's gesagt, die hochsensiblen Leute checken dauernd ihren Herzschlag. Und ich check dauernd meinen Herzschlag. Ich bin echt nicht so gern nackig. An manchen Tagen will ich reden, an anderen wieder nicht. Du wärst mir eigentlich am liebsten, wenn nur Geralt of Rivia spricht. Und wenn er das Wiesel nicht killen kann, wer dann? Dann denk ich an dich und deine tätowierte Säge. Wär's okay, wenn ich den Kopf auf deine Werkzeugwand lege? In der Psychologie heute haben's erzählt, dass den hochsensiblen Leuten der Schutzpanzer fehlt. An einem Tag, an dem ich einen hochkriegt hab, hast du mein Spazigold angemalt. Und jetzt kann mir das Wiesel gar nicht meinen goldenen Spazi rein. Mit dir bin ich echt gern ein Nackerbazi. Nackerbazi. Nackerbazi. Nackerbazi. Nackerbazi. Nackerbazi, Nackerbazi, Nackerbazi, Nackerbazi, Nackerbazi. Kommst halt wieder mal nach Wien. Hand im Gesicht, das war im Mai die erste Single von Endless Wellness aus Wien. Und im Gegensatz zu ihrem Namen sind die jetzt nicht unbedingt ein Ausbund an Fröhlichkeit. Aber auf ihrer dritten Single, die kürzlich unser Track des Tages auf Byte FM war, sind sie immer noch musikalisch wie textlich ziemlich fresh, finde ich. Auch wenn es ein bisschen vertonte Hoffnungslosigkeit ist. Schöne Dinge. Was mir lieb ist, zu verlieren und nicht mehr zu kapieren, dass es Tagen, an denen sich jenes Unbehagen aufdrängt. Jedes milde Wort zu einem Geschenk. Vielleicht gibt's grad wieder Kirschen. Die sind schön, wenn man sie an Türklinken hängt. Vielleicht gibt's grad wieder Kirschen. Die sind schön, wenn man sie an Türklinken. Night Long. Bei dieser 2022er Single hört man schon Pachimans Tendenz zum Lovers Rock, die man auf dem gerade erschienenen Album Switched On hören kann. Also weg vom ganz traditionellen Dub von den großen Vorbildern wie King Tubby oder Lee Perry. Trago Coqueto heißt so ein bisschen herausstechender Song aus dem neuen Album. Trago Coqueto heißt verführerischer Schluck. Das ist der Name eines Cocktails einer Bar in Los Angeles, wo Pachimann arbeitet. Und dessen Zitronen- und Ingwer-Aromen transportierten ihn in die Heimat nach Puerto Rico, wo er eigentlich herkommt. Hat einen Einfluss der Jibaro-Musik. Ist dort eine Popmusik aus den 50ern, meine ich. Trago Coqueto. Coqueto, das ist Pachimann. Hier in Tracks des Tages auf BYTE-FM und wir kommen zu einem Künstler aus Atlanta, der aus einer großen Jazz-Dynastie kommt. Adderley heißt die mit Nachnamen. Er ist ein Nachkomme aus der Familie, aus der auch Cannonball Adderley kommen und Nat Adderley. Und sein größter Einfluss war sein Großvater Richard Adderley, ein Vibraphonist. Take away. Far away. Lonely heißt der Song. Das ist Rome Fortune, dessen Jazz-Hintergrund man wohl eher in seiner eklektischen Herangehensweise hört, als tatsächlich in seinem Sound. Der war anfänglich vor allen Dingen geprägt von 90er-Jahre-Rap. Outkast haben zum Beispiel sein Lieblingsalbum gemacht, Speakerbox, The Love Below. Und er ist ähnlich radikal in seiner Herangehensweise. Wir hören Outkast mit einem eher untypischen Track, Love and War. Let's kiss, not fight. Try to do what's right tonight. Make love, not war. Tonight we'll make the prettiest song that no one will ever hear. No one will ever hear. No one will ever. These ain't the times to be alone. Cliche, the end is near. Cliche, the end is near. Cliche, the end is quickly approaching while we carry on. No one is promised another. Outkast, großen Vorbildern des Rappers und Producers Rome Fortune, der mal mit relativ konventionellem Trap angefangen hat und jetzt ja, bewusst Lo-Fi Dance Music macht. Zur Tanzmusik kam er schon vor ein paar Jahren. Vor 5 Jahren machte er unter dem Namen Toro y Rome eine EP mit Toro y Moi. Daraus nochmal Hoodrich Disco. Such like I ain't no shit. If so, I reckon I quit. Little bitch, how can I be so bold, so cold on a record like this? It's Switch. Yeah, okay, you make a lot of money, but you overcompensate with dumb shit, huh? He ain't rich. Bitches wanna smile on your face, bass in your face, moving them hips. Like this, like this, like this. In my mind every time that I use it. Go figure who you fooling. No, nigga, you ain't gonna do it. You ain't no bad boy, you crack like a loon. Cracking these cribbers, enjoying the view. Laptop, man, still making moves. Please drop everything that you do. Liking on the child, wanting attention. These things that you written shows you have no clue. Hoodridge Disco, ein gemeinsamer Track mit Toro Imoir hier von Rome Fortune. Zudem haben wir jetzt, glaube ich, genug Hintergrund gehört, dass wir zum Track kommen, der kürzlich unser Track des Tages war. Jetzt macht er vielleicht Sinn. Ein kurzes Stück, das gibt sich als Latin House Track mit Jazz, Kontrabass und 2010er Autotune-Kühlung. Aber richtig tanzen dazu kann man auch nicht, zumindest nicht besonders lang, ist nur 74 Minuten. Und mit Minuten meine ich Sekunden. Who I am. Von Rome Fortune kommen wir zum nächsten Spross Atlantas oder der Umgebung von Atlanta. Da wurde vor 40 Jahren am 25. September Donald Glover, aka Childish Gambino, geboren. And now that it's over, I'll never be sober. I couldn't believe, but now I'm so high. Sometimes, baby, just give it some time. Oh, honey, now, girl, we can solve them. If you'll just give me some time, I can open up your mind. If you let shine, you can free your mind. Cause I know. Something to me. Oh, honey, now, girl, give it one night. If you'll just give it a chance, loving you is not my plan. 'Cause I know one day you'll see all the things that we can be. Oh, no, no, no. Das ist Childish Gambino, also das Musikpseudonym von Donald Glover, der eben nicht nur Musiker ist, sondern ein ziemlicher Tausendsasser, hat für die Serien Daily Show und 30 Rock geschrieben, hat in der ziemlich lustigen Serie Community mitgespielt und ja, seine Glanztat ist eigentlich Atlanta, eine Serie, die er selber entwickelt hat und in der er die Hauptrolle spielt. Und mit diesem Song hier, Redbone, hat er 2018 einen Grammy gewonnen. Und am 25. September ist er 40 Jahre alt geworden. Say you won't. Redbone von Childish Gambino. Das war unser Track des Tages zum 40. Geburtstag von Donald Glover am 25. September. Und ich gehe jetzt raus aus dieser Sendung Tracks des Tages mit dem Stück, auf das er sich ganz klar beruft, von Bootsy Collins, I'd Rather Be With You. Im Anschluss hört ihr gleich einen ByteFM-Container mit Lukas Hart zum Thema Album-Leaks. Oder wenn ihr die Wiederholung hört, dann kommt gleich Rock-Ola. Mein Name ist Henning Tudor Kasper. Bis bald. Ciao. Number one, so get to that.